So, Father, we just thank you. And Vater, wir danken dir. We thank you for this opportunity to be here. Für diese Gelegenheit, heute hier zu sein. We do pray you just really bless Pastor Rob. Und wir beten, dass du Pastor Rob segnest. And just all the people that he meets and the word that you've given him to speak. Und all die Leute, zu denen er dein Wort sprechen wird. And just bless his trip back home and keep him safe. Und wir beten, dass du seine Reise auch zurück nach Wien hier segnest und ihn sicher behältst. And then, Lord, tonight we come here. Und heute Abend, Herr, beten wir with an expectation, mit einer Erwartung, that you will do something in our lives, dass du etwas in unserem Leben machst, that no man could do, das kein Mensch vollbringen könnte, nothing can do, nichts vollbringen kann, except you. Außer dir. And Lord, we pray again, just open our eyes to how blessed we really are. Und Herr, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, wie gesegnet wir tatsächlich sind. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Well, I would like to open up to Matthew 5, please. Ich würde gerne nach Matthäus 5 blättern. And often we've read this chapter. Und oftmals haben wir dieses Kapitel sicher gelesen. Matthew 5, Matthäus 5, verse 1. Vers 1. And when Jesus saw the crowds, he went up to the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. And he opened his mouth and began to teach them, saying, und tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Glückselig die Armen in Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, und sie werden gesättigt werden. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und sie alles Böse und Lügnerische gegen euch reden um meinetwillen. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Now I like to read these. Ich mag diese Verse lesen. Because this word blessed, denn dieses Wort gesegnet, is a word that God uses to say that He wants to do something in your life, dass er etwas in deinem Leben tun will, that no one else can do, dass niemand anderer vollbringen kann. And God wants to have or give you something that no one else can give. Und Gott will dir etwas geben, das dir auch niemand anderer geben kann. In Psalm 31, verse 19, und im Psalm 31, Vers 19, the Word of God says, how great is God's goodness, steht, wie großartig die Güte Gottes ist, that He has stored up for those who fear Him, dass er denjenigen aufbewahrt hat, die ihn fürchten. Can you imagine, kannst du dir vorstellen, that God has stored up for you, dass Gott für dich etwas vorbereitet hat, His goodness, seine Güte. In Psalm 23, und im Psalm 23, it says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Steht, dass sicherlich Güte und Barmherzigkeit Gottes dir nachfolgen werde alle Tage deines Lebens. And in Romans 8, und in Römer 8, verse 32, Vers 32, it talks about that if God did not withhold His Son from you, dass wenn Gott nicht seinen eigenen Sohn vorenthalten hat, with Him wouldn't He freely give all things? Wird er mit ihm nicht auch alles dir geben? And I think honestly, und ich glaube ehrlich, that God sometimes must force us into a blessing. Dass Gott uns oftmals in einen Segen zwingen muss. I don't understand that all the time. Ich verstehe das nicht immer. Because Jesus talks out, blessed are the poor in spirit. Denn Jesus sagt, gesegnet sind die Armen im Geist. Wouldn't you think it's the opposite? Würdest du nicht denken, es ist genau verkehrt herum? Blessed are the rich in spirit. Gesegnet sind die, die reichhaltig im Geist gesegnet sind. So rich, so full. So reich und so gefüllt. You can't get in the room. Die können nicht mal in das Zimmer herein. Makes the noises when you try to get in. You have such a big soul, you know. Es macht Lärm, wenn du herumgehst, weil deine Seele you know, so groß ist. Stuck in a room with rich people, you know? Und du bist im Raum gefangen mit dem Reichtum der Leute. I'm not talking about possessions. Ich spreche jetzt nicht über Besitztum. God bless you with possessions. Gott segnet euch mit Besitztum. God gave us this life to enjoy. Gott hat uns das Leben gegeben, um es zu genießen. But sometimes God puts us in a position where it doesn't matter who says what. Aber manchmal gibt uns Gott in eine Person, wo auch immer wer was sagt. You know, people can say wonderful things to und Leute können uns wunderbare Dinge sagen. And it doesn't do a thing. Und es bewirkt nichts. We can read book after book after book. Wir können ein Buch nach dem anderen lesen. If you really want to build yourself up, read Fox's Book of Martyrs. Wenn du dich selbst aufbauen willst, dann lese das Buch von Fox über die Märtyrer. It is the description of the martyrs of the early centuries. Und es beschreibt das Märtyrertum derer, die in den ersten Jahrhunderten gestorben sind für ihren Glauben. But blessed are the poor in spirit. Aber gesegnet sind die Armen im Geist. Spiritually bankrupt. Das sind die, die geistlich bankrott sind. What do you mean? Was heißt das? God, what do you mean? Gott, was meinst du? I mean, ich meine, that you have nothing to say, dass du nichts zu sagen hast. But everything that you receive, und alles, was du empfängst, will come from heaven, wird vom Himmel kommen. And I'm forcing you into a blessing. Und ich zwinge dich in einen Segen. Richard Wurmbrand heard from God. Richard Wurmbrand hat von Gott gehört. He was in a prison. Er war in einem Gefängnis. For 14 years. Für 14 Jahre. No Bible. Keine Bibel. No sound. Keine Geräusche. No sight. Nichts anzuschauen. And yet, spoke to him. Hat Gott zu ihm gesprochen. All of the kingdom of heaven was his. Und das war das Königreich der Himmel für ihn. Isn't it wonderful to know that like God is storing that up for you. Und es ist nicht gut zu wissen, dass Gott das für dich auch aufbewahrt hat. When's the last time we had a conversation with God? Wann war das letzte Mal, dass du eine Auseinandersetzung oder ein Gespräch mit Gott hattest? We listened. Wann war es das letzte Mal, dass du wirklich zugehört hast? You know how we are in this busy life. Du weißt ja, wie das ist in diesem sehr geschäftigen Leben. On. Man hat seine Ohrhörer an. Have the TV. Der Fernseher läuft. With our laptop, mit unserem Laptop spielen wir. With the dog, der Hund läuft herum. Little things going on, you know. Und kleinere Dinge, die zurzeit passieren. And then somebody's talking to you. Und jemand spricht but you mit can't dir. Hear them. Aber du hörst sie nicht. Sie bewegen die Lippen. Was? Und what? Nichts verstehst du. Was? The house is on fire. Das Haus brennt. Oh, I thought that was your cooking. Ah, ich habe gedacht, du hast gerade gekocht. No, you know those ear, you know those ear things. Die Ohr. It's like you can hear people walking by with these heavy earphones. Man hat diese großen Ohrhörer, mit denen die Leute durch die Straßen ziehen. It sounds like, you know. And they're just walking by, you know. Und die gehen vorüber. And then sometimes right by, I was out here the other day in the neighborhood waiting for my wife at the Chinese restaurant. Ich habe vor dem chinesischen Restaurant auf meine Frau gewartet und da kommt. And these people came by with this amazing Saudi Arabian music. Da kommen diese Leute mit ihrer saudi-arabischen Musik. I was like, I mean, it moved my hair. That's why they dance like that. It's the music. Die Musik. You know. So, I'm sorry. But sometimes, aber manchmal, when we're in these places, wenn wir in diesen Orten uns befinden, where no one actually knows what to say, wo keiner weiß, was zu sagen ist, God says you're so blessed. Sagt Gott dir, dass du gesegnet bist. I want to speak to you. Ich werde zu dir sprechen. We loved how God has spoken to us in these past six months. Ich und meine Frau lieben es zu wissen, dass Gott zu uns in den letzten Monaten gesprochen hat. When God makes us poor in spirit, we actually expect a blessing. Wenn Gott uns arm im Geist macht, dann erwarten wir einen Segen. How about this? Wie das zum Beispiel. Blessed are those who mourn. Gesegnet jene, die trauern. Trauer. Trauern. That's right. Sometimes we trauer every hour. So. Und manchmal trauern wir jede Stunde. You know, blessed are those who mourn. Gesegnet jene, die trauern. Does God arrange sad situations? Sieht Gott auch traurige Situationen vor? Yes. Ja. Some very high level sad situations. Mach sehr hohe traurige Umstände. Even little situations. Oder auch kleine. We love our hamsters. Wir lieben unsere Hamster. But they went on to hamster heaven. Aber die sind in den Hamsterhimmel gegangen. It's and you know, it was a sad little thing, you know. Das war eine traurige Geschichte. I mean, they didn't even say goodbye or nothing. Die haben nicht einmal auf Wiedersehen gesagt. Went into their house, pulled the shade down and die sind in ihr Haus gegangen, in ihr kleines Schachtel und haben einfach die Jalousien runtergelassen. Now, actually, I wasn't mourning over that. I was kind of happy because I wanted my table back. Ich war tatsächlich nicht traurig darüber, weil ich wollte wieder normal auf meinem Tisch essen können. But you know, God arranges. Aber Gott hat das vorhergesehen. Times to be very sad. Dass es eben Zeiten der Traurigkeit gibt. And nothing will satisfy it. Und nichts wird dich erlösen davon und befriedigen. Except God. Außer Gott selbst. And this is when he says, "For you shall be comforted." Und du sollst getröstet werden. You know, when we are comforted, it will be with the right word at the right time. Und wenn wir getröstet werden, werden das die richtigen Worte zur richtigen Zeit sein. Because often we try to comfort ourselves without being comforted by God. Denn oftmals versuchen wir uns selbst zu trösten, jedoch ohne Gott. Do you have Häagen-Dazs here? Eine Eissorte. God created ice cream places for comfort. Gott hat zum Beispiel Eiscreme-Plätze für Trost, Trost besorgt. Okay. So, we have Trauer and we have Trost. Wir haben die Trauer und den Trost. God wants to be our comfort. Aber Gott will unser Tröster sein. How often does God say? Wie oft sagt Gott? You know, I am with you. Ich bin mit dir. I love you. Ich liebe dich. My plan is perfect. Mein Plan ist perfekt. But we try to comfort ourselves, of course. Aber wir versuchen uns selbst zu trösten. But then there's the real comfort of God that goes very deep. Dann kommt der wahrhaftige Trost Gottes, der tief ins Herz geht. Blessed. Gesegnet. No one can comfort you like God. Niemand kann dich so trösten wie Gott selbst. No one. Niemand. No one can hand you heaven's blessings like God. Und niemand kann dir so den Segen Gottes übermitteln als er. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. This interesting thing about meekness. Es gibt eine sehr interessante Beobachtung über die Sanftmut. It's actually giving God your life. Das ist Gott dein Leben geben. Giving God your strength. Gott deine Stärke geben. Like the rider on the horse. So wie der Reiter auf dem Pferd. The horse gives its strength to the weaker, it seems, to the rider. Das Pferd gibt seine Stärke dem Schwächeren, dem Reiter. And in our natural minds, we think that God would not know how to handle our strength. Und oftmals denken wir, dass Gott nicht weiß, wie er unsere Stärke benutzen soll. Some of you are artists. Manche von euch sind Künstler. Dancers. Tänzer. Some of you are doctors. Mache Ärzte. Lawyers. Rechtsanwälte. Some of you are students. Studenten. Some of you are very, very bright with computers. Mache sehr ausgefuchst mit Computern. Have you noticed I haven't been talking about myself one time here? Ich habe jetzt noch kein einziges Mal von mir selbst gesprochen. Some of you are intelligent. Manche von euch ganz einfach intelligent. Some of you, and if we continue to think about the great strengths that God has given each one of you. Und wenn wir nachdenken über die Tatsache, dass Gott jeden einzelnen von uns große Stärken gegeben hat und die Freuden, die damit verbunden sind. Housewives. Die Hausfrauen. Husband wives. No, I mean husband house. House husbands. No, I don't know how do you say that. Husbands who stay at home. Ehemänner, die zu Hause bleiben. How do you say that? Wie sagt Hausmänner? Hausmann. Ein Hausmann. You know, that should be the new name of some like Levi jeans. Hausmann. Das sollte der neue Name für eine neue Levi jeans sein. Ah, wearing Hausmann. Hausmann. Ich habe eine Hausmann. It sounds so good in English. Das auf Englisch klingt das hervorragend. You ever think about that? I like that. It sounds good in English. Ja, es klingt gut auf Englisch. We could send that to America and everybody says, I'm wearing Hausmann. Man könnte sagen, ja, ich trage Hausmann. In French we have this beautiful thing called crème brûlée. In Französisch haben wir die crème brûlée. We think it's the greatest thing in the world. Und crème wir brûlée. Denken, das ist das ist was Wunderbares. But it means burned cream in English. Aber auf Englisch heißt das nichts anderes als verbrannte Creme. Right? Hey, did you have some crème brûlée? Ah, hast du eine crème brûlée? Oulala. Traumhaft. Here, have some more crème brûlée. Ah, ich will auch eine crème brûlée haben. While you're wearing your Hausmann outfit. Crème brûlée mit einer Hausmann. But I don't know how I keep going over there. But anyway, so, I don't know what happens. So, but blessed are the meek. Gesegnet sind die Sanftmütigen. Lord God, you know what I love. Herr Gott, du weißt, was ich liebe. And I love this life. Und ich liebe dieses Leben. I love so many things. Ich liebe so viele I love Dinge. Nature. Die Natur. I have so many joys. Ich habe so viele Freuden, die and mein I Herz give bewegen. Them to God. Und ich gebe sie Gott. And you know, God wants to bless me in those things. Und Gott will mich in diesen Dingen auch segnen. Not kill me, er will mich nicht ermorden, but bless me. Sondern segnen. Do something in my life. Gott, tu was in meinem Leben. I have many hyper-spiritual concepts. Ich habe sehr viele übergeistliche Konzepte. What God would want to do. Was Gott tun wollte mit mir. But God really wants to bless. Aber Gott will nichts anderes als segnen. How about this one? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Gesegnet shall be satisfied. Sind jene, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gedürstet werden. This is a great, great verse. Das ist ein großartiger Vers. We have to make choices. Wir müssen Entscheidungen treffen, what we hunger for. Wonach uns dürstet. I remember working at McDonald's. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich bei McDonald's arbeitete. How many have ever been to the American Embassy? Wie viele von euch waren schon bei der amerikanischen Botschaft? McDonald's. McDonald's. Okay. So, the consulate is Dunkin' Donuts. Das Konsulat wäre dann Dunkin' Donuts. And KFC. Und der KFC, Kentucky Fried Chicken. I remember working at McDonald's and I thought, oh, this is incredible. Now I get free food. Und ich habe mir gedacht, jetzt wo ich bei McDonald's arbeite, bekomme ich freies Essen. I ate 3 Big Macs and got sick the first day and didn't touch McDonald's food after that. Ich habe am ersten Tag 3 Big Macs gegessen, da war mir so schlecht, dass ich die restliche Arbeitszeit gar nichts mehr gegessen habe. But nothing like home cooked food from my wife. Nicht so gut wie das Essen, das zu Hause gekocht wird. Once we find the frying pans and all those things, we'll have a home-cooked meal. Und wir kennen das den Wert der eigenen Küche. I didn't get it. What was your I said, once we find the frying pans, yeah. We'll have a home-cooked meal. Is that the same thing? Or is it funnier in German? Okay. No, it's fine. Just let it rip. I love it. I think it's great. Yeah, you get your own. I love this. This is so much fun, but okay. Now, so here it says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Also gesegnet sind jene, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. When we make a choice to hunger for the right things, wenn wir eine Entscheidung treffen, für das Richtige zu hungern, we can expect a blessing. Dann können wir auch einen Segen erwarten. We can expect that the Lord God will bless and give us something from heaven that nobody else could give. Und wir können einen Segen erwarten, den nur Gott uns geben kann. Blessed are the merciful. Gesegnet sind die Barmherzigen. For they shall receive mercy. Denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. A merciful man does good to his own soul. Ein barmherziger Mann tut seiner eigenen Seele gut. Isn't it interesting? It's very interesting that God can arrange very horrible situations. Gott kann sehr harte Umstände provozieren. And force us into a blessing. Und uns dadurch in einen Segen zwingen. Do you remember the story about Sabina Wurmbrand when the Russian soldier came to her house? Erinnerst du dich an die Geschichte von Sabine Wurmbrand, als der russische Soldat zu ihrem Haus kam? The same soldier that had actually, I think it was, executed her family. Ich glaube, derselbe Soldat, der ihre Familie exekutiert hat. And she served him. Und sie hat ihm gedient. And she was merciful to him. Und sie war ihm gegenüber barmherzig. And he got saved. Und er hat sich bekehrt. He's in heaven. Und er ist im Himmel heute. She did good to herself. Und sie hat sich selbst ein Gutes getan. She blessed herself. Sie hat sich selbst damit gesegnet, indem sie barmherzig war. Sometimes we don't understand that. Manchmal verstehen wir das nicht. That when we are merciful, aber wenn wir barmherzig sind, mercy comes back. Dann kommt die Barmherzigkeit wieder zurück. I don't understand it all the time. Ich verstehe das nicht immer. But God says there's a blessing. Aber Gott verspricht einen Segen damit. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die reinen Herzens sind. For they shall see God. Denn sie werden Gott schauen. You know, God gives us a choice. Gott gibt uns eine Wahl. What we will do with this life. Was wir mit diesem Leben tun werden. If we respond to God. Wenn wir Gott antworten. If we make a decision to go after God in this life. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, ihm nachzulaufen. We can expect God to do something that no man and nothing in this world could do. Dann können wir einen Segen erwarten, den niemand und nichts in dieser Welt für uns tun könnte. I'll just give a simple little story. I used to work for this construction company. Nur eine kleine Geschichte. Ich habe einmal auf diesem Bau gearbeitet. And enjoyed it very much. Und es hat mir Spaß gemacht. But the work was very, very hard. Aber die Arbeit war schwer. And it got so hard to the point that it was affecting my back and the nerves and I couldn't feel my legs. You understand the whole story. Yeah. Und es war so schwer, die Arbeit, dass ich dann schließlich Probleme mit meinem Rücken bekommen habe und so weiter. And I had a hard time walking when I was done working. Und tatsächlich hatte ich Mühe zu gehen, nachdem ich mit der Arbeit fertig war. And I said, God, what are you doing? Und ich sagte, Gott, was machst du mit mir? Besides making me shorter. Außer, dass ich kleiner werde. You know, you carry so much, you just kinda, you know. Weil du so viel trägst, so schwere Gewichte, you dass like du kleiner those, wirst. You know, the Romanian, you start to look like that after a while. You know. Man schaut wie ein rumänischer Schwerarbeiter aus. And so, see, it's funnier. I'm telling you, it's funnier. I don't know what. Oh, I don't know. Whatever you got to do. The accordion. What is accordion? Accordion. An accordion. Accordion. Yeah. Okay. Are you having fun tonight? Okay, that's all that matters. Okay. And so we were like, God, what are you doing? I can't do anything else. Gott, was machst du? Ich kann nichts anderes tun. I don't know anything else. Ich weiß, ich kann nichts anderes. And God made it so hard. Und Gott hat es so schwer gemacht. We had to ask him, what is your perfect will? Dass wir ihn gebeten haben, was ist dein perfekter Wille? And then I got led to a job to work for Johns Hopkins. Und dann habe ich eine Arbeit bekommen in Universitätsspital Johns Hopkins. With the, how can you say, the hospice, the end care. Mit jenen, die im Sterben liegen. It wasn't heavy work. Es war keine schwere Arbeit. It was very light. Es war tatsächlich leichte Arbeit. But all of a sudden now, aber plötzlich, I could talk to people about eternal life. Konnte ich mit den Leuten über die Ewigkeit sprechen. I would never have gone there. Ich wäre dort natürlicherweise nie hingegangen. I had no confidence. Ich hatte keine Zuversicht. I could not see anything beyond myself. Ich konnte das nicht sehen jenseits mir selbst. But God does. Aber Gott tut das. God sees the blessing. Gott sieht den Segen in your life, in deinem wants Leben, to give you. Das er dir geben will. Why? Warum? I don't know. Ich weiß es nicht. But you are his children. Aber wir sind seine Kinder. And God wants to bless you. Und Gott will dich segnen. And all of us. Und jeden einzelnen von uns. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die, die reinen Herzens sind. Denn die werden Gott schauen. Okay. Well, that's why this happened. Deshalb ist das passiert. My wife and I are down here because of different circumstances. Meine Frau und ich sind hier herunten wegen schwieriger Umstände. I robbed 25 banks. Ich habe in Finnland 25 Banken überfallen. And, I forgot to leave a forwarding address. Und ich habe vergessen, eine Zulieferungsadresse zu lassen. But we're down here because of circumstances that God had to bring us this way. Aber wir sind hier wegen Umstände, dass Gott uns hierher bringt. And we see it. We have to see it from God. Und wir müssen das aus dieser Perspektive sehen. And we begin to look at things and say. Und wir beginnen Dinge zu sehen und Maybe I opened my mouth too quick. Und vielleicht habe ich meinen Mund zu schnell geöffnet. Maybe about someone else, I opened my mouth too quick. Vielleicht über jemanden anders habe ich meinen Mund zu schnell geöffnet. Because God's goodness is just as good to the person next to me. Denn Gottes Güte ist genauso gut für die Person neben mir. And God wants to bless just as much the person next to you and behind you and in front. Und Gott will die Person neben dir oder hinter oder vor dir genauso segnen. The failure. Die Familie. The weak person. Die schwache Person. The business person. Den Geschäftsmann. The lonely person, den Einsamen, every person, jede einzelne Person, who knows the Lord, die den Herrn kennt. And he says he stores up his goodness. Und er sagt, dass er seine Güte aufbewahrt für jenen. This is the Lord. Das ist der Herr. You know, we could feed on the past. Wir könnten uns an unserer Vergangenheit ernähren. We can feed on righteousness. Oder wir können uns an der Gerechtigkeit Gottes nähern. We can feed on failure. Wir können uns an unserem eigenen Versagen ernähren. We can feed on the truth. Oder wir können uns an der Wahrheit we nähern. We can feed on our worries or wir fears. Könnten uns an unseren Ängsten nähern. Or feed on certainties and faith. Oder uns an Sicherheiten im Glauben nähern. And God will fill us. Und Gott wird uns füllen. And we will see God. Wir werden Gott sehen. Well, that's all I wanted to share for this evening. So. Das ist so ziemlich alles, was ich heute sagen wollte. I'm so glad my wife and I could be here. Did I introduce my wife? Bin so froh, dass ich und meine Frau hier sein kann. Ich würde gerne meine Frau noch kurz vorstellen. Turn around. I want everybody to see my wife, Pearl. Das She's ist wonderful, Pearl. Beautiful. So Lord God, we thank you for this evening. So Herr Gott, wir danken dir für diesen Abend. We thank you. And maybe as we're praying, the musicians can come up and. Und vielleicht während wir beten können die Musiker heraufkommen. And just with every head bowed and every eye closed. Und mit jedem Haupt gebeugt und jedem Auge geschlossen. Maybe tonight. Vielleicht heute Abend. You have a deep hunger. Hast du einen tiefen Hunger? For peace. Für Frieden. For security. Sicherheit. You have a deep hunger to be loved. Einen tiefen Hunger geliebt zu werden. You have a deep hunger to know that you are accepted. Einen tiefen Hunger zu wissen, dass du angenommen bist. The Lord God made a promise. Der Herr Gott hat eine Verheißung gemacht. And he sent his son Jesus Christ. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. To die on the cross. Um auf einem Kreuz zu sterben. And pay the price we owed God. Und einen Preis bezahlt, den wir Gott geschuldet haben. For our sin. Für unsere Sünde. He paid it in full. Und er hat das in Gesamtheit bezahlt. So we would not have to pay it. Dass wir nicht mehr zahlen müssen. And he said, anyone who believes in my son. Und er sagte, jeder, der an meinen Sohn glaubt. And accepts what he did on their behalf. Und das annimmt, was er getan hat. He would give them eternal life. Wird er ihnen ewiges Leben geben. So tonight, if that's you. Also heute Abend, wenn das du bist, just pray this prayer. Dann bete dieses Gebet. Dear Jesus, lieber Jesus, I accept what your son, I accept you and what you did for me on the cross. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz gemacht hast. That you paid for my sin. Dass du für meine Sünde bezahlt you hast. You died for me. Du bist für mich gestorben. And you rose for me. Und für mich auferweckt. And I ask you, und ich bitte dich, to save me. Mich zu retten, forgive me, mir zu vergeben, come into my life, in mein Leben zu kommen, and give me your life, und dein Leben zu geben. Bless me. Segne mich. I want to go to heaven when I die. Und ich will in den Himmel gehen, wenn ich sterbe. I want to experience you while I'm here on this earth. Und ich will dich erfahren, wenn ich hier auf der Erde gehe. With every head bowed and every eye closed. Und mit jedem Haupt gebeugt und jedem Auge geschlossen. If you have prayed that prayer for the very first time. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast. Just put your hand up. Dann hebe deine I'm Hand. Going to pray for you. No one else is looking. Ich werde für dich beten und niemand anderer schaut. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Anyone else in their heart would like to know they're going to heaven? Ist noch jemand hier, der wissen will, dass er in den Himmel geht? Would like to know the peace of God. Und der erkennen will den Frieden Gottes. How much God loves you personally. Wie sehr Gott dich liebt. Just put your hand up. Heb deine Hand. You're saying yes. Damit du ja sagst. I want to go to heaven. Save me. Thank you for that hand. Und wir danken dir auch für Thank diese for Hand, that hand und für jene Hand. Anyone else? Ist noch jemand da? God never goes back on his promises. Gott dreht sich niemals zurück von seinen Verheißungen. Never. Niemals. There's something that the Lord wants to do in our lives and he's waiting to do it in Isaiah 30 verse 18. Da gibt es Dinge, die Gott in unserem Leben tun will und er wartet nur. Anyone else? Ist noch jemand da? Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Father, we pray for those who have asked you into their hearts and raised their hands. Wir danken dir für jene, die ihre Hand gehoben haben und dich in ihr Leben gebeten haben. Father, we ask you to pour your amazing love and grace and blessing into their hearts. Und wir bitten dich, dass du deine unglaubliche Liebe in ihre Herzen ausleerst. Speak to them through your word. Und sprich zu ihnen. Thank you that you love them so deeply. Und wir danken dir, dass du uns so tief liebst. And Father, tonight we do want to experience and understand your blessings. Und Vater, wir wollen heute Abend verstehen deinen Segen, den du für uns vorbereitet hast. What you have for us. Den du für uns hast. What you're waiting to give as a loving Father. Den du wartest uns zu geben als liebender Vater. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.